Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die EP-Folge Nummer 31. Das dosale Sommerloch. Menschen erklären, wie jedes Jahr Geocaching in Zeitungen. Oftmals Menschen, die keine Ahnung haben, manchmal aber auch Menschen wie Geocacher Guido, der das Hobby schon sehr lange betreibt und weiß, was er sagt. Wenn's nichts zu berichten gibt, schreibt man halt über Geocaching und wenn man sonst nichts machen darf, entdeckt man dieses faszinierende Hobby. Ich habe heute die Trine und den TJ eingeladen, denn auch hier in der verwahrlosten Dosenhausener Radiostation hat sich ein Sommerloch aufgetan. Fortwährend über Touri-Verbände, Kirchengemeindeaktionen und Kinderbespaßung mittels Geocaching in drögen Sommerzeiten zu berichten, langweilt. Geocacher Selbstbeweihräucherung durch geplanten Müllsammelaktionismus auch, abgesehen davon, dass TJ dazu ein ambivalentes Verhältnis hat. Und weil die Trine recht frisch dabei ist, lässt sie sich das von TJ erklären. Du, TJ, was ist ambivalent? Ambivalent bedeutet doppeldeutig, doppelsinnig, gespalten, widersprüchlich, zwiespältig, paradox. Ich bin in Sachen Zito quasi zwiegespalten. Was meinst du damit? Nun, Trine, es wird ohne Ende Müll produziert und achtlos oder vorsätzlich in der Landschaft verklappt. Diejenigen, die das tun, wird man kaum eines Besseren belehren können. Sie werden ihr Verhalten wahrscheinlich nicht ändern. Warum auch? Solange es Menschen gibt, die ihren Unterhalt oder einen Euro damit verdienen, anderer Leute Müll auf- oder einzusammeln und zu entsorgen, gibt es in ihren Augen keine Veranlassung. Egal ob Kaugummipapier, Zigarettenkippe, Fastfood-Verpackung, Kaffeebecher oder Einwegmaske, irgendwen wird es stören und der räumt es weg. Still und leise, ohne großes Aufsehen. In meiner Kindheit hatten wir viele gemeindebedienstete Straßenkehrer. Heute sieht man sie kaum noch. Auch wilde Müllkippen hatten wir. Irgendwann fing jemand an, etwas abzuladen, das Beispiel machte Schule und irgendwann war es eine ordentliche Halde und eine Spielwiese für Ratten. Ich erinnere die an der Horpestraße und in der Nähe des Bahnhofs Linde. Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten viel getan hat und diese wilden Kippen verschwunden sind, hat die Müllmenge meines Erachtens zugenommen und es gibt immer noch zu viele Umweltverschmutzer, die ihren Abfall vorsätzlich illegal entsorgen. Waschmaschinen, Kühlschränke, Säcke mit Renovierungsabfall und der übliche Kleinkram von Grünschnitt ganz zu schweigen. Zu allem Überfluss kommen dann Herr und Frau Geocacher mit ihrem Zito daher. Geocacher räumen auf. Geocacher in ihrer unendlichen Naturverbundenheit räumen anderer Leute Müll weg. Seht her, wir tun was für die Umwelt, für die öffentliche Wirksamkeit, um in einem positiven Licht zu stehen, den Zeitungsartikel und selbstverständlich für einen Punkt. Und je mehr kommen, desto weniger muss sich der Einzelne bücken. So zeigen sie aber auch dem letzten Umweltignoranten, dass er beruhigt weiter seinen Müll wegwerfen kann, solange es Geocacher oder andere Menschen gibt, die seinen Abfall beseitigen. Nach dieser schönen, positiven Bestärkung gehen sie in den Wald, trampeln die Flora nieder, eine neue Kescherautobahn in die Dickung, verschrecken Wild und verlieren Papierchen, Kulis, Tüdelkram und Papiertaschentücher auf ihrem Weg. Und deshalb bin ich der Ansicht, Zitos setzen ein falsches Signal. Achtung, sofern es sich um Müllsammelaktionen handelt. Aber dann bist du doch nicht ambivalent. Denn andere Aktionen, wie beispielsweise Renaturierungsmaßnahmen, Baumpflanzaktionen oder eine Ameisenumsiedlung, Palk berichtet in seinem Podcast, halte ich hingegen für sinnvoll. Gibt es das denn? Manchmal, aber man muss suchen. Die meisten Aktionen sind leider Müllsammelveranstaltungen mit anschließender Selbstbeweihräucherung in der Zeitung. Ich habe mal eines besucht, weil dort im Anschluss der Stammtisch stattfand. Damals ging das noch. Beim Zito hat sich jeder Teilnehmer nur ein-, zweimal bücken müssen, weil die Gemeinde den Park 2 Wochen vorher gereinigt hatte und quasi kein Müll mehr vorhanden war. Das ist ja doof. Für die Teilnehmer nicht. Die bekamen den Punkt so gesehen geschenkt. Am Zito habe ich übrigens weder teilgenommen, noch habe ich's gelockt. Mit diesem Statement wechsle ich das Thema. Danke, Trixi, du kannst dich derweil dort auf die Kiste setzen. Falls du Durst hast, nimm dir ruhig was zu trinken heraus. Den TJ brauche ich allerdings noch ein wenig. TJ soll euch nämlich anlässlich dieser Folge von einer doch etwas kuriosen Odyssee erzählen. Einerseits, weil es eine absurde Geschichte ist und andererseits, weil sie gegebenenfalls denjenigen Mut machen kann, die ebenfalls einen TB vermissen. TJ. Okay. Es handelt sich um die Odyssee des Skarabäus. Es begab sich anno 2005. Da schickte ich meinen ersten TB auf die Reise. Es war eine kleine, in Form gefeilte Messingplatte, an die ich eine TB-Marke genietet hatte. Das Ensemble stellte einen Skarabäus dar, dessen Aufgabe darin bestand, die große Pyramide bei Gizeh zu besuchen, um dort, auf dem Rande des Granitsarkophags in der Königskammer, fotografiert zu werden. Die Urmission hätte ein Foto in einer der Ausgleichskammern darüber oder am Ende des Gantenbringschachts sein sollen, doch das liefe eher unter Mission Impossible und erschien mir quasi unerfüllbar. Seit langer Zeit schon steht der Besuch dieses Ortes auf der Liste jener Dinge, die ich in diesem Leben noch gern tun würde. Doch vorerst reichte es nur für diesen TB. Er sollte der Vorreiter sein und voll der Hoffnung entließ ich ihn am 21.04.2005 in die weite Welt. Auf seiner Reise wurde er von einigen recht bekannten Geocachern der Szene befördert und lag zweimal bezeichnenderweise im Cache GC-MP-QP die Grablege, nämlich am 13.08.2006 und erneut am 30.12.2006. Dort verschwand er spurlos. Die Meldung, dass er sich nicht mehr im abgelegten Cache befände, erhielt ich am 10.05.2007. Ich wartete ein paar Tage ab und schrieb dann die letzten Cache-Besucher an, leider ohne Erfolg. Der Skarabäus blieb verschwunden. Ganz wollte ich einerseits die Hoffnung, ihn zurückzubekommen, nicht aufgeben. Andererseits musste ich eine Möglichkeit schaffen, an ihn zu erinnern. Ich entschloss mich, eine Gedenkplakette zu fertigen, die anstelle des verlorenen Skarabäus nun die Reise zur Cheops-Pyramide antreten und nebenbei auf den Verlust des Originals aufmerksam machen sollte. Die Gedenkplakette begann ihre Mission am 8.8.2007 anlässlich des dritten Klavs in Köln und verließ zwischen dem 11. und 28.9.2008 erstmalig Deutschland. Es verschlug sie nach Malta, wo sie prompt von einem Weltreisenden, kein Scherz, aufgegriffen wurde. Er beabsichtigte, 3 Wochen später Kairo zu besuchen und die Plakette dort zu deponieren. Das Ziel rückte in greifbare Nähe. Leider schlug das Schicksal erneut zu und der freundliche Transporteur musste seine Reisepläne ändern. Er hatte die Plakette via England nach Spanien mitgenommen, wo ihn die Nachricht ereilte, dass aus Kairo nichts würde. So deponierte er die Plakette am 9.2.2009 in Malta. Lange blieb sie dort allerdings nicht liegen, denn Niederländer nahmen das gute Stück mit zurück in ihre Heimat, wo sie zwischen dem 4. und 7. April 2009 den Sprung zurück nach Deutschland schaffte. Kurze Zwischenbilanz. Knappe 4 Jahre unterwegs, Original verloren, Mission noch nicht erfüllt. Gute 3 Wochen später verließ die Plakette erneut NRW, um zunächst nach England zu reisen. Dort besuchte sie einige Caches, bis sie am 22.07.2009 verschwand. War hier der Fluch des Pharaos am Werk? Nun denn, so durfte es nicht enden, also fertigte ich Version 3, eine zweite Gedenkplakette, die für die Verlorenen einstehen sollte. Diese entließ ich nicht einfach so, sondern gab sie erneut auf einem Klav einem zuverlässigen Freund, der sie eine Weile in seine Obhut und in den Urlaub mitnahm. Während sie nun mit ihm reiste, tauchte in England am 11.06.2010, fast 1 Jahr später, die erste Gedenkplakette auf und wurde gelockt. Sofort bekam ich vom Cacher eine E-Mail, wie es denn sein könne, dass der TB, den er in der Hand hielt, zeitgleich an anderer Stelle gelockt werden könne. Nun, wahrscheinlich hat es Missverständnisse mit der Beschreibung gegeben, der alles zu entnehmen gewesen wäre. Dennoch konnte es selbstverständlich nicht sein, dass mehrere Varianten derselben Nummer zeitgleich unterwegs sind. Darum rief ich kurzerhand jenen zuverlässigen Freund an und bat ihn, Gedenkplakette Nummer 2 weder zu loggen noch auszusetzen, sondern stattdessen wieder mitzubringen. Ich hatte vor, die wiedergefundene Plakette zurückreisen zu lassen, in meine Vitrine zu legen und dann die letzte Variante weiterreisen zu lassen. Dafür verblieb sie in den Händen meines zuverlässigen Freundes. Dennoch sollten 3 weitere Monate und ein Powertrail ins Land gehen, bis die Plakette am 23.11.2011 Köln via Österreich erreichte, wo sie ein sofort informierter, befreundeter Kescher aus der Dose rettete. Bei ihm überwinterte sie dann bis zum nächsten Sommer, wo er sie mir am 7.7.2012 anlässlich des 25. Klavs überreichte. 3 Tage vorher ergaben sich allerdings Umstände, die gerade diese Übergabe zusätzlich versüßten, denn am 4.7.2012, einem Tag, der für mich schon seit Jahren eine besondere Bedeutung hat, erhielt ich die Nachricht, dass das Original wieder aufgetaucht sei. Es handelte sich um den Cache GC1DC3C, Grüße aus Amerika. Ein Cache, in dem angeblich öfter Coins und TBs abhanden kommen. Freundlicherweise erklärten sich die momentanen Besitzer bereit, den TB bei Gelegenheit nach Köln mitzunehmen. Bis dahin trugen sie ihn noch zu einigen Caches. Der letzte Cache, den sie ihn besuchen ließen, war bezeichnenderweise GC2YME7, das Grab des Pharaos. Im August 2012 trafen wir uns dann in Königswinter, um die Übergabe abzuwickeln. Bei herrlichstem Wetter erhielt ich nach mehr als 7 Jahren zwischen Drachenfels und Rhein im Rahmen eines kleinen Events ohne Punkt meinen ersten TB zurück. Reisen wird er nicht mehr. Er bekommt stattdessen einen Ehrenplatz in der Vitrine neben der Gedenkplakette und einigen anderen besonderen Stücken, wo er von lieben Besuchern selbstverständlich entdeckt werden kann. Ihr seht also, kommt euch was abhanden, gebt die Hoffnung nicht auf, vieles findet sich im Laufe der Zeit wieder. Kommen wir zum nächsten Thema. Ab geht die wilde Luzi. Oder die wilde Ricke. Oder der liebestolle Rehbock. Wie auch immer. Jetzt und in den nächsten Wochen treiben liebestolle Rehböcke Ricken oft kilometerweit vor sich her. Zumindest schreibt es so der Deutsche Jagdverband. Daher solle man insbesondere auch beim Autofahren aufpassen, bei Landstraßen, weil die Tiere dabei selten auf ihre Umgebung achten. Man bittet die Autofahrer um Vorsicht, es wird einen vermehrten Wildwechsel geben. Schuld ist angeblich der steigende Hormonspiegel des heimischen Rehwildes bei zunehmenden Temperaturen. In seinem Personal-Podcast hat TJ ja von einem solchen Unfall berichtet. Dumm nur, wenn der Autofahrer seine Karre dann mitten auf der Straße parkt, obwohl das tote Reh eigentlich im Graben liegt und nicht mehr wegläuft. Darum auch hier der Tipp, erstmal die Unfallstelle absichern und dann erst das tote Tier fotografieren. Wenn irgendwo Wildwechselschilder stehen, nehmt die ernst, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf und ich drücke euch die Daumen, dass nichts passiert. Wie ich in dem Zusammenhang gelesen habe, soll die gegenwärtige Beschilderung mit dem Wildunfallgefahr-Kennzeichen weitgehend ungeeignet sein, um risikoreiche Straßenabschnitte zu markieren. Das liegt wohl daran, dass valide Datengrundlagen fehlen. Außerdem soll bei Autofahrern schnell ein Gewöhnungseffekt eintreten, weil sie ja fortwährend diese Schilder sehen, aber in den seltensten Fällen nur ein Tier. Jetzt hat man sich überlegt, ein Tierfundkataster aufzumachen, in dem deutschlandweit Wildtiere erfasst werden. Und da kann jeder mitmachen. Projektziel ist es, verlässliche Daten zu Tierfunden von Wildtieren zu erfassen, die Todesursachen festzustellen und die Gesamtsituation im Sinne des Tier- und Artenschutzes zu verbessern. Diese Daten sollen auch in die Verkehrsgestaltung und Landschaftsplanung, in Arten- und Naturschutzprojekte oder in die Verbesserung des Tierschutzes einfließen. Auch möchte man damit zukünftig Wildunfälle vermeiden und schauen, welche Maßnahmen der Verkehrsplanung derartige Wildunfälle vermindern können. Welche Unfallvermeidungstechniken wirken langfristig? Wo muss man möglicherweise Querungshilfen installieren, wie vielleicht Wildbrücken oder ähnliches? Was kann man machen? In einem ersten Schritt sollen dann mit unserer Hilfe bzw. der Daten der Leute, die solche Funde melden, die tatsächlichen Unfallschwerpunkte entdeckt werden und in einem zweiten Schritt entschärft. Es gibt dafür eine kostenfreie App für das Tierfundkataster und dort kann man dann mobil jederzeit Daten eingeben. Man kann dann Unfallort, Datum oder Wildart direkt allen anderen Nutzern verfügbar machen und damit lästige Notizen und umständliches Recherchieren vermeiden. Ich habe mir die App mal runtergeladen. Man muss sich allerdings registrieren mit Name, E-Mail-Adresse und ja, muss halt den Nutzungsbestimmungen, Datenschutzbestimmungen zustimmen. Und ja, wenn man das gemacht hat, dann kann man sich auf einer Karte auch die Tierfunde in der Nähe von da, wo man gerade ist, anzeigen lassen. Ich habe ja zum Beispiel mal einen angeklickt, dann steht dann Reh, Todesursache, Verkehrsunfall, Fundort an auf Straße, Funddatum 15.06.17. Also diese App scheint es auch schon etwas länger zu geben. Und hier kann man also sehen, dass sich an manchen Stellen diese Probleme, die man mit Wildtieren hat, häufen. Also eine recht interessante App. Ich werde an dem Projekt gern teilnehmen und ja, vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen Geocacher, wenn er auf seinen Streifzügen durch Flur, Straße, Wald und Feld möglicherweise ein totes Tier findet und das melden möchte. Sehr interessant. Also in meinen Augen gar nicht mal so schlecht. Es geht jetzt also nicht nur darum, ob ein Tier bei einem Verkehrsunfall oder ähnlichem zu Tode gekommen ist, sondern es können auch tote Tiere unter oder vielleicht tote Vögel unter Windrädern sein, vermehrt, oder ja, ein Reh, was in einem Stacheldraht hängen geblieben ist, oder ein verrottener Fuchs, wie ich den öfter schon mal auf meinen Cache-Zügen gefunden habe. Und das soll's für heute auch gewesen sein. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @radio_krd entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.